Guten Morgen. Herr Kolbe, 50 Milliarden Dollar für ein Webportal, in dem Menschen, naja, sagen wir mal, tratschen können. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das ist maßlos übertrieben, sagen einige Analysten, aber sie finden genauso gut auch Stimmen, die sagen, dass das nur der Anfang ist und Facebook eigentlich noch viel mehr wert sein müsste. Das Problem ist, an objektiven Kriterien bewerten kann das wohl niemand so richtig. Man weiß einfach viel zu wenig über dieses Unternehmen. Es ist ja noch nicht an der Börse notiert, gehört hauptsächlich seinem Gründer Mark Zuckerberg, und der führt das wie ein Familienunternehmen. Geschäftsberichte, Quartalszahlen, Gewinnerwartungen, all das, was man von börsennotierten Konzernen kennt, all das gibt es bei Facebook nicht. Also wer sich da jetzt an dem Unternehmen beteiligt, der kauft quasi die Katze im Sack. Und wie kommt es, dass die Investoren sich dann dennoch um die Anteile reißen? Das liegt an dem unermesslichen Datenschatz, über den Facebook verfügt, von dem auch noch nicht wirklich absehbar ist, wie der sich irgendwann in bare Münze umwandeln lässt. 550 Millionen Menschen weltweit haben sich bisher bei dem Dienst registriert mit Namen, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum, und es werden jeden Tag mehr. Das Besondere dabei ist, die Menschen geben bei Facebook viel mehr von sich preis als irgendwo sonst. Durch das Verhalten der Nutzer lassen sich Profile erstellen, die ein ganz gezieltes Ansprechen mit Werbung ermöglichen. Beispiel, ich habe irgendwann mal angeklickt, Star Wars gefällt mir, oder ich habe mich mit Snowboardern ausgetauscht und schwupps kriege ich dann auch die passenden Angebote für die neue Star Wars Kollektion oder für Wintersportartikel. Die Suchmaschine Google macht das ja auch ganz gezielt mit Werbung, die zu den Suchbegriffen passt. Bei Facebook soll das alles noch viel treffsicherer möglich sein, und das könnte Milliardenumsätze mit der Werbeindustrie weltweit bringen. Darauf hofft man, darauf fußt auch diese immense Bewertung des Portals mit jenen 50 Milliarden Dollar. Und das Ganze weckt Erinnerungen an den neuen Markt, an das Platzen der Dotcom-Blase. Geht das jetzt von neuem los? In der Tat kann man da Parallelen entdecken. Damals wie heute ist viel Geld im Spiel. Die Notenbanken haben die Märkte mit Kapital geflutet. Die Zinsen sind im Keller. Also suchen Investoren andere Anlagemöglichkeiten. Das treibt den Aktienmarkt generell im Augenblick, genauso wie es die Rohstoffpreise nach oben treibt. Noch offensichtlicher ist jedoch eine andere Parallele. Hier lösen Firmen einen Hype aus, die es bislang noch nicht geschafft haben zu beweisen, dass man mit dem Geschäftsmodell auch nachhaltig und langfristig Geld verdienen kann. Das betrifft nicht nur Facebook, auch der Kurznachrichtendienst Twitter beispielsweise, ebenfalls nicht börsennotiert. Auch der rangiert vom Unternehmenswert inzwischen weit über der Milliardengrenze. Das Problem ist, dass hier einzig und allein das Prinzip Hoffnung regiert. Nur, dass sich die nicht mit den gewohnten Bewertungskriterien einfangen lässt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise, was bei Aktien gern herangezogen wird, man kann es schlicht nicht berechnen, wenn die Firma keinen Gewinn macht. Also nimmt man andere Kriterien zur Hand, schaut sich das Potenzial der Firma an, hantiert mit Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre. Und all das kennen wir nur allzu gut vom neuen Markt. Allerdings, das muss man auch fairerweise sagen, nicht alle Unternehmen, die damals während des großen Internetbooms gehypt wurden, haben sich dann auch als heiße Luft herausgestellt. Klar, die gab es auch. AOL ist da das beste Beispiel. Auch Yahoo dümpelt vor sich hin. Aber es gibt eben auch Unternehmen, bei denen sich die Erwartungen erfüllt haben oder bei denen sie sogar noch übertroffen worden sind. Amazon ist die unangefochtene Nummer 1 beim Onlinehandel weltweit. Der Börsenkurs heute fast doppelt so hoch wie auf dem Höhepunkt der Blase vor 10 Jahren. Oder auch Google. 2010 dürfte der Suchmaschinenbetreiber 8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht haben. Ganz real. Der Börsenwert beträgt inzwischen fast 200 Milliarden Dollar. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch aus Facebook ein wirtschaftlich respektables Unternehmen werden kann. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist das Ganze noch recht unsicher. Andreas Kolbe, Ihre Bewertung unterm Strich ist die Aufregung, ist der Hype um Facebook nach dem Einstieg jetzt von Goldman Sachs also wieder nur eine große Zockerei? Ich würde sagen, es ist der Beginn einer Zockerei, wobei die Geschichte ja gezeigt hat, dass diejenigen, die frühzeitig einsteigen, auch meist wieder frühzeitig aussteigen und dabei ordentlich Kasse machen können. Das Risiko, das tragen dann all die Investoren und Anleger, die dem Trend hinterherlaufen, die also später kaufen, teurer kaufen und auf den Anteilen sitzen, wenn die Blase platzt, so es denn eine ist. Das könnte auch bei Facebook drohen. Für die Investmentbank Goldman Sachs dürfte das Risiko dabei überschaubar sein und auch für die Investoren, die da nun 1,5 Milliarden Dollar in Facebook stecken wollen. Zum einen hat sich Goldman Sachs abgesichert, wie es in Finanzkreisen heißt, gegen einen möglichen Wertverlust. Zum anderen scheint der jetzige Einstieg nur ein Teil zu sein eines viel größeren Plans. Denn Facebook soll ja bekanntlich an die Börse gehen. Für etwa 2012 hat das der Firmengründer Mark Zuckerberg in Aussicht gestellt. Das wäre ein Riesengeschäft für die beteiligten Investmentbanken, die so einen Milliardenbörsengang begleiten. Und mit dem Einstieg jetzt hat Goldman Sachs sicher auch dafür gesorgt, mindestens einen Fuß in der Tür zu haben für diesen lukrativen Auftrag. Außerdem könnte ein Börsengang ein guter Zeitpunkt sein, sich von den jetzt erworbenen Anteilen zu trennen. Wenn die Bewertung von Facebook in den kommenden Monaten weiter so rasant steigt wie zuletzt, dann dürften dafür Goldman Sachs und die anderen Investoren traumhafte Renditen drin sein. Das Risiko der möglichen Blase, das tragen dann die Anleger, die bei einem Börsengang zuschlagen und tatsächlich abwarten müssen, ob Facebook irgendwann auch einmal die versprochenen Gewinne erwirtschaftet. Andreas Kolbe aus unserer Wirtschaftsredaktion.